Hallo, ich übergebe jetzt das Wort an Dan Gulan, Leiter der Kulturabteilung der Botschaft des Staates Israel, die ersten Unterstützer des Aufrufes der Berliner Initiative. Dan Gulan. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zog der Erinnerung dieses mobile Denkmal, das auf die Wege der Sonderzüge hinweist, mit denen unzählige Menschen in den Tod führen, ist eng mit persönlichen Erinnerungen in meiner Biografie verknüpft. Ich bin in Israel mit den Geschichten meiner Mutter aufgewachsen, die als junges Mädchen von einem Sonderzug der Deutschen Reichsbahn, der sie nach Auschwitz bringen sollte, abgesprungen ist. Diese Flucht rettete ihr das Leben. Von polnischen Familien versorgt, überlebte sie in einem versteckten Krieg. Ihre Erzählungen vom Leiden und Schrecken des Holocaust begleiten mich seit meiner frühen Kindheit, wie viele aus meiner Generation. Bei uns in Israel hat sich in den letzten Jahren ein Diskurs entwickelt, der mehr und mehr die unzähligen individuellen Vergangenheiten und persönlichen Schicksal aufgreift. In Deutschland zeigt sich eine ähnliche Entwicklung. Der Zug der Erinnerung besteht aus mehreren Waggons, in denen die Geschichte der Deportationen in beispielhaften Biografien nacherzählt wird. Angesichts des elmarischen Verschwindens der Generation der sogenannten Zeitzeugen müssen wir uns heute fragen, wie die Erinnerung wach gehalten werden kann. Aaron Appelfeld, der 1932 geboren ist und seine Kindheit in Ghettos und Lagern verbrachte, arbeitet heute als Literaturprofessor in Israel. In seinen international bekannten Romanen schildert er das Leben, die Verfolgung und die Vernichtung der europäischen Juden. In einem Interview sagt er: Wenn die Überlebenden nicht mehr anwesend sind, dann ist die Erinnerungsarbeit der Kultur den Schriftstellern, den Künstlern überlassen. Sie müssen mit den Mitteln der Kunst und der Literatur das Gedächtnis bewahren. Insofern hat auch der Zug der Erinnerung, der hier in Berlin Station macht, einen besonderen Einfluss auf das Erinnern in diesem Land. Das ist wichtig und wird hoffentlich auch von Dauer sein. Denn die Qualität und die Art der Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit werden sich verändern, aber sie dürfen nicht aufhören. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Shalom.